Their focus Paul and Silas was so much on Christ. Their focus was so much on Christ that they never see the freedom outside as the freedom. That they were in the prison, they will even see it as freedom. More than getting out of prison. What we call prison outside today, that's what people will pursue. They will run out. We are free at last. Und man sieht, wie fokussiert Paulus und Silas auf Christus allein gewesen sind. Weil allein, dass sie fähig waren, im Gefängnis zu bleiben und sich trotzdem als frei zu sehen, obwohl sie im Gefängnis sind, zeigt ja, wie fokussiert sie auf Christus waren, weil ihre Freiheit nicht dadurch definiert war, ob sie draußen sind oder ob sie drin sind. Sie haben erkannt, dass die Freiheit in Christus ist. Et je remercie l'Éternel pour la foi de Paul et Silas, parce qu'on peut voir que leur concentration était seulement l'Éternel. Leur concentration était Jésus-Christ et leur liberté était en Jésus-Christ et pas la liberté comme le monde le voit. Parce que pour le monde, ils vont voir que la porte est ouverte, ils vont directement fuir, ils vont sortir de la prison. Mais ils étaient plus libres en Jésus-Christ que le monde qui est emprisonné ou même en dehors de la prison. Parce que c'est ça la vraie liberté, c'est la liberté en Jésus-Christ. Amen. You know, today the so-called God people will fast and pray so that they will not even get into that prison. Und die heutigen Kinder fast Gottes, and pray. Heutige Kinder Gottes würden fasten und beten tagelang, damit sie überhaupt gar nicht ins Gefängnis müssen. Et aujourd'hui, le monde va même prier et jeûner pour pas rentrer en prison. Amen. Amen. Even when they are in prison, fast and pray that they are free. That God, that's what they believe is freedom. That they are not in prison. Denn sie glauben, dass das ihre Freiheit ist, dass sie überhaupt gar nicht erst im Gefängnis sind. Und deswegen würden sie dann tagelang fasten und beten. Et, ouais, mais, ou même s'ils sont en prison, ils vont prier et jeûner en prison afin de sortir de prison. C'est ça leur but, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça leur victoire. Und wenn sie im Gefängnis wären, würden sie selbst im Gefängnis fasten und beten, dass sie so schnell wie möglich rauskommen, weil sie glauben, dass ihre Freiheit erst dann da ist, wenn sie aus dem Gefängnis raus sind. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they fast and pray to get their miracle. Sie fasten und beten, um ihr Wunder zu erhalten. Ils prient et jeûnent pour obtenir leur miracle. Amen. They fast and pray to get money. They fast and pray to get house, car, job, good job. But for them, it's all about, you know, they fast and pray to get the flesh. Sie fasten und beten, um Geld zu erhalten, um ein Haus zu erhalten, um den Ehemann zu erhalten, die Ehefrau zu erhalten, um die Kinder zu erhalten. Sie fasten und beten, weil es ihnen nur um das Fleisch geht, um diese Dinge des Fleisches zu bekommen. Ils prient et jeûnent pour avoir les miracles de ce monde. Ils prient et font des prières de jeûne pour obtenir un mari, pour obtenir de l'argent ou quoi que ce soit, mais toujours pour avoir des choses charnelles. Amen. You know, when you know, they quote Jesus, which you ask, you shall be given unto you. Mm-hmm. You shall seek, ask, it shall be. Mm-hmm. He said, seek me. He did not say, seek money. Mm-hmm. Und sie würden bei ihrem Vorhaben sogar once they get it, then it's their testimony. It's miracle. Und sie würden bei ihrem Vorhaben sogar die Bibel zitieren und sagen, ja, in der Bibel steht doch, sucht und ihr findet, klopft an und es euch wird geöffnet, fragt und ihr werdet Antworten erhalten. Und daraufhin fasten sie und beten sie. Und wenn sie dann diese Sachen auf Krampf erhalten haben, dann fangen sie an, diese Dinge dann als Zeugnis zu betiteln. Dass sie sagen, okay, der Herr hat mir meine Gebete eröffnet, mein Gebet erhört. Der Herr hat mir das und das gegeben. Der Herr hat mir diese materiellen Dinge gegeben. Aber sie merken gar nicht, dass sie komplett fleischlich gesinnt sind und dass es ihnen gar nicht um Jesus Christus geht, sondern um die Dinge des Fleisches. Et là, les gens vont vont réciter la Bible et vont dire que demandez et je vais vous accorder, ou alors chercher, vous allez trouver. Mais ils ne sont pas conscients que quand ils sont en train de chercher les choses charnelles, ils ne sont pas en train de chercher Jésus-Christ. Et. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, I know that some of us, we say we don't seek money because we already have money. We don't seek husband because we are already married. Are you getting it? We don't seek children because we already have children. But there will always be a time of test for you. Mm-hmm. Amen. It's not about, because, sometimes you say, okay, I don't seek that. But there will always be a time of test for you, because without test, there's no money. Mm-hmm. Und ich weiß, dass einige sagen würden, ja, ich bin gar nicht hinter dem Geld her, weil ich bin ja schon reich, ich habe ja schon Geld, und ich bin gar nicht hinter einem Haus her, weil ich habe ja schon einen guten Ort, wo ich wohne, und ich bin gar nicht hinter Familie her, weil, oder hinter Kindern her, weil ich habe schon Kinder. Aber es wird immer eine Zeit geben, in der du geprüft wirst, in dem es einen Test geben wird, was auf dich auch zugeschnitten sein wird und wo dein Herz dann sozusagen offenbart wird, ob du wirklich hinter diesen Sachen trachtest, hinter den materiellen Dingen her bist, oder ob es dir wirklich nur um Christus geht. Et on doit aussi être conscient qu'il y aura toujours un temps où on sera testé, pas tenté, mais plutôt testé, parce qu'on peut bien dire que, ouais, pour moi, il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit seulement de Jésus-Christ, et je ne veux pas avoir un mari, ou je ne veux pas être marié, ou quoi que ce soit, mais il y aura une période où tu seras testé, on pourra vraiment voir, ok, s'il s'agit de toi, pour toi réellement de Jésus-Christ, ou alors des choses charnelles, des choses matérielles. Amen. Amen. Will you choose Christ in that time of test? Und wirst du in dieser Zeit? Will you choose Christ? Und wirst du in dieser Zeit auch in der Lage sein, dich für Christus entscheiden zu können? Est-ce que tu seras vraiment capable de choisir Jésus-Christ pendant cette période? Will you choose Christ and not your daughter? Wirst du dich wirklich für Christus entscheiden können, statt für deine Tochter oder für deinen Mann oder für deine Mutter oder für deinen your husband or whoever, no, don't name it. Will you choose Christ? When it comes to you to choose. Wenn es wirst du wirklich in der Lage sein, dich immer noch für Christus zu entscheiden? My daughter need me. Wenn du Jesus need her. Ja, wirst du trotzdem in der Lage sein, dich für Christus zu entscheiden, wenn die andere Person gegenüber eine Person ist, die du ja so sehr liebst, ne? Deine Liebsten, deine Ängsten, wirst du diese Menschen loslassen können für Christus? Et est-ce que tu seras vraiment capable à choisir Jésus-Christ pendant cette période? Quand ta fille aura besoin de toi, ou alors quand il s'agit de soit Jésus-Christ, ou ton mari choisit Jésus-Christ, ou tes enfants choisissent Jésus-Christ, ou ton travail, ou quoi que ce soit, est-ce que tu seras vraiment capable, réellement capable, de choisir Jésus-Christ? Amen. Amen. Will you choose living on the street? Amen. Mm-hmm. He will come to that. Mm-hmm. And instead of disobeying his voice. Mm-hmm. Will you choose living on the street? Will you choose your mother's house or your father's house? Mm-hmm. Amen. Instead of, instead of me to disobey the Lord, I will be on the street. Are you getting it? Wirst du in der Lage sein, sagen zu können? The time of test is always there. Wirst du in der Lage sein, sagen zu können, ich schlafe lieber auf dem Boden oder ich schlafe lieber auf der Straße, statt bei Ungläubigen zu schlafen, bei meiner ungläubigen Familie zu schlafen? Wirst du in der Lage, das zu sagen, diese Entscheidung treffen zu können für Christus, dass du sagst, ich bin bereit, all diese Dinge aufzugeben, ich bin bereit, auf die Dinge zu verzichten für Christus, statt dass ich ungehorsam bin, lieber Verlust habe, lieber Mangel habe, als dass ich Christus wieder sage? Bist du in der Lage, das zu sagen? Weil diese Testzeit wird dich prüfen. Et est-ce que tu seras vraiment capable dans cette période de test à renoncer complètement à la chair, à renoncer à des biens matériels, si ça veut dire de dormir dans la rue au lieu de désobéir à Jésus-Christ? Est-ce que tu seras capable à choisir Jésus-Christ, si ça veut dire de renoncer à ton travail au lieu de désobéir à Jésus-Christ? Est-ce que tu seras vraiment capable à toujours choisir Jésus-Christ? On va être conscient qu'il y aura une période où tout cela va être testé et on espère que tu vas toujours choisir Jésus-Christ. You know, all the time we always think that what happened then, that of the three Hebrew boys, that of Daniel, they all passed away. They are still here today. Und oftmals they are still everywhere for us today. Und oftmals denken wir, dass das, was den drei hebräischen Jungs beispielsweise vorgefallen ist, oder das, was Daniel widerfahren ist, oder das, wo Josef durch musste, das ist ja jetzt alles vorbei, das war alles im Alten Testament, aber das ist nach wie vor noch präsent in der heutigen Zeit für jeden Einzelnen von uns. Denn auch wir werden geprüft. Et souvent on pense que pas les défis, mais le test que les trois garçons hébreux ont eu, le test que Daniel a eu, le test que Joseph a eu, était seulement valable dans l'Ancien Testament, n'est plus valable aujourd'hui. On est conscient que tout ça est toujours valable aujourd'hui. On est toujours testé et la question est toujours la même. Est-ce que tu es capable à choisir Jésus-Christ ou alors tu vas choisir la chair, tu vas choisir être confortable dans la chair? If you look at the three Hebrew boys, you know, they did not choose to obey the king because the fire was getting hotter. I don't know if somebody is getting it. The time has come for them to throw them into the fire. They did not choose. So also, we can come between choose your mother's house or go to the street. As a of that closing. What do you call it? Of that closing. No house. Are you getting it? Mm-hmm. You choose one. You know, that their own is even more harder. Mm. At least on the street is not fire. Mm. You know, if they could stand, today we cannot stand. Mm. To say no to the flesh and keep on choosing Jesus. You know, the Lord, you know, we keep them where they are. That is why they are not even coming to Christ. Mm. Because if you pamper the flesh will never get healed. Wenn wir uns beispielsweise die Geschichte der drei hebräischen Jungs nochmal vor Augen führen, die auch diese beiden Optionen hatten, entweder dem König zu folgen, dem König zu gehorchen und dabei Gott zu missachten oder immer noch an Gott festzuhalten. Sie haben sich nicht dafür entschieden, den König zu gehorchen, nachdem sie gehört haben, okay, er hat jetzt das Feuer dreimal stärker gemacht, lass uns dann lieber sagen, okay, wir gehorchen ihm und wir knien uns jetzt doch nieder. Sie haben nicht gedacht, okay, lass jetzt einmal umkehren und es nochmal anders überlegen, sondern sie haben trotzdem an den Herrn festgehalten und sind da durchgegangen. Und wenn es bei dir dann soweit ist und du dann auch vor diesen beiden Optionen stehst, dass du beispielsweise die Option hast, zu deiner ungläubigen Familie zu gehen oder obdachlos zu sein, auf der Straße zu sein, irgendwo anders Unterkunft zu finden, wofür wirst du dich entscheiden? Wirst du dich dann für das Fleisch entscheiden oder wirst du dich dafür entscheiden, trotzdem Gott zu gehorchen und obdachlos zu sein? Und das ist auch der Grund, warum viele dieser Menschen auch am Ende des Tages nicht zu Christus finden werden, wenn wir die ganze Zeit Kompromisse eingehen und das Fleisch sozusagen betütteln und dann immer wieder diesen Weg des Fleisches uns für entscheiden. Weil wie sollen diese Menschen dann zu Christus kommen und den Weg zu Christus finden, wenn wir uns immer wieder dann für diese Menschen entscheiden? Und die Entscheidung, die wir heute treffen müssen, ist nichts im Vergleich zu dem, was die drei hebräischen Jungs, diese Entscheidung, die sie treffen mussten. Weil die Entscheidungen, die wir heutzutage fällen, sind noch nicht mal mit Feuer verknüpft, sind noch nicht mal mit Leben und Tod verknüpft, so wie bei ihnen in dem Fall. Aber sie waren dennoch in der Lage, trotzdem eher Gott zu gehorchen und haben gesagt, ich gehorche lieber Gott, als dass ich ungehorsam bin. Aber wir, heutzutage fällt es uns so leicht zu sagen, okay, ich bin lieber ungehorsam, nur weil wir diese Bequemlichkeit haben wollen und sind nicht bereit, diesen unbequemen Weg für Christus zu wählen. Et encore une fois, les tests sont toujours valables aujourd'hui, même si la plupart du temps, les tests aujourd'hui sont pas pour sont pas liés à la vie ou à la mort, comme c'était le cas pour les trois garçons hébreux, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas dit que, ouais, comme le roi est en train d'augmenter le feu, la chaleur dans le feu, ok, je vais renoncer à mon Dieu, je vais désobéir à mon Dieu pour survivre. Non, pour eux, ils ont préféré continuer le chemin, même s'il était peut-être désagréable pour la chair, mais continuer le chemin avec l'Éternel au lieu de renoncer à l'Éternel. Et nous, on n'est pas capable de le faire si il s'agit par exemple de dormir dans la rue au lieu de rentrer chez des parents qui appartiennent au monde et pas à Jésus-Christ. On va plutôt accepter à désobéir à Dieu au lieu de continuer le chemin qui n'est peut-être pas agréable à la chair. Et on doit être conscient que personne va venir vers Jésus-Christ, va accepter la vérité si on essaye de trouver un compromis avec la chair, essaye de trouver un moyen de dire la vérité à la qui est agréable à la chair. Non, la vérité peut blesser, mais c'est seulement comme ça que le Saint-Esprit peut travailler dans la vie de ces personnes. Praise the Lord. Alléluia. I know you never believe that they are unbelievers. Those your parents or whatever, those people that you run to. Ich weiß, dass du nicht wahrhaben you never see them as unbelievers. Ich weiß, dass du nicht gerne wahrhaben möchtest, dass diese Menschen Ungläubige sind, deiner Familie, die vielleicht in der Religion aufgewachsen ist oder mit denen du, durch die du zum Beispiel die ersten Berührungspunkte mit Gott und Jesus hattest, aber die jetzt auch in der Religion gefangen sind. Du glaubst nicht, dass diese Menschen nicht wahrhaftig wiedergeboren sind, sondern also die fällt es schwer, dir einzugestehen, dass diese Menschen ungläubig sind. Et je sais que vous avez du mal à accepter que les gens de vos proches, les gens de votre famille qui sont dans la religion sont des incroyants. Amen. Amen. You never see them as unsaved. You see them as believers. And you are doing more harm than good to them. Und du siehst sie nicht als Ungläubige, sondern du siehst sie immer noch als Gläubige an. Und dadurch machst du für sie alles noch viel schlimmer als besser. Achso, du siehst sie immer noch als errettet und nicht als Ungläubige an. Und dadurch machst du alles noch viel schlimmer für sie. Et t'as du mal à les voir comme des incroyants. Pour toi, ils sont des croyants, ils sont sauvés. Et mais tu vas être conscient que tu es en train d'aggraver leur situation. Praise the Lord. Amen. You know, Jesus, when he was speaking to them, they said they were not blind. Amen. Als Jesus zu den Pharisäern gesprochen yeah, hat, yeah. He was speaking to them. They said, they asked him, are we also blind? Mm. And then Jesus said, if you were blind, you have excuse. But because you now say you can see, then there's no excuse for you. Es gab eine Situation zwischen Jesus und den Pharisäern, wo die Pharisäer Jesus gefragt haben, sind wir sozusagen auch blind? Und Jesus hat geantwortet und gesagt, wenn ihr blind wärt, dann hättet ihr eine Ausrede und könntet sagen, okay, wir sind blind, wir waren sozusagen Unwissende. Aber weil ihr von euch aus behauptet, ihr seid Sehende, habt ihr euch selbst sozusagen schuldig gesprochen. Also die Leute, die von sich selbst aus behaupten, sie kennen die Wahrheit, sie haben die Wahrheit, machen, also sprechen sozusagen ihr eigenes Schuldspruch über sich. Les Pharisiens ont aussi demandé à Jésus-Christ, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Et Jésus-Christ leur a répondu que comme vous disiez que vous pouvez voir, ça veut dire que vous n'avez plus d'excuses. Parce que si vous étiez aveugle, là, il y aurait une excuse valable pour vous. Mais comme vous dites que vous êtes capable de voir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse et vous condamnez vous-même. I hope you understand it. Mm. You know, Jesus, they never believed they were blind. So also, you that, you know, that see them as believers. You never believe they are unbelievers. Mm. Und die Pharisäer haben niemals geglaubt, dass sie blind sind. Und genauso wie du sozusagen daran festhältst, dass diese Menschen immer noch dass diese Menschen immer noch errettet sind und nicht Ungläubige sind. Du siehst sie nicht als blind an, sondern du siehst sie als sehend. Mm. Et quand tu crois que ces personnes sont des croyants encore, tu vas jamais voir qu'ils sont aveuglés. Et si tu es pas conscient du problème qu'ils ont, tu pourras jamais trouver une solution à ce problème. And that's why you always go and be one with them. Und deswegen bist du auch immer schnell darin, eins zu sein mit ihnen. Et c'est la raison pour laquelle tu es toujours un avec ces personnes. You never see them dead. Weil du sie nie als tot betrachtest. Parce que pour toi ils sont jamais morts. Amen. It's a big problem for them. Und das ist ein großes Problem für sie. Et ça, c'est un problème pour eux. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, Jesus said, if you were blind, you have excuse. But because you believe that you can see, and you cannot even still see me, then there's no excuse for you. So also between you and them. Are you getting it? You don't believe that they are unbelievers. You don't believe that the church you are going to is not a living church. It doesn't matter, but yeah, they go to church. They pray. That's what you see. Mm. It will be more painful for them on that day when they get to hell. Mm. And you will not even forgive yourself to see them, because the time you supposed to use to correct them, you use it to join them. You use it to be one with them. In most cases, you prevent them from being saved. Und genauso wie Jesus zu den Pharisäern gesprochen hat, so ist es auch mit der Situation gleichzusetzen zwischen dir und diesen Menschen, die du immer noch als errettet siehst, dass du sie nicht als tot sehen kannst und als unerrettet sehen kannst und sie immer noch als errettete und wiedergeborene Menschen siehst, und dadurch machst du die Situation für sie noch viel schlimmer, weil wenn sie am Ende des Tages dann nicht zu Christus kommen, dann wird es noch viel schlimmer für diese Menschen sein und noch viel schmerzhafter für sie sein und genauso auch für dich, weil diese Zeit, in der du hättest nutzen können, um diese Menschen zu belehren, zu korrigieren, zu Christus, zur Wahrheit zu führen, die hast du nicht genutzt, weil du sie die ganze Zeit als Kinder Gottes, als Errettete gesehen hast, anstatt als Menschen, die Ungläubige sind, Menschen, die in der Gefangenschaft von Religion drin sind. Und es wird auch schmerzhaft für dich sein, wenn sie es dann am Ende nicht geschafft haben. Und wenn diese Menschen es dann tatsächlich nicht zu Jesus Christus geschafft haben, dann warst du teilhaftig an ihrer, dass sie verloren gegangen sind, weil du die Wahrheit nicht ihnen gegeben hast. Et on doit savoir que au jour du jugement, ça sera encore douloureux pour ces personnes, parce que ils avaient la possibilité d'avoir la vérité, de recevoir la vérité, et ils ont refusé, et ça sera aussi douloureux pour toi, et peut-être tu seras aussi pas capable de te pardonner, parce que au lieu de leur donner la vérité, quand il y avait encore la possibilité de leur donner la vérité, tu croyais que ces personnes étaient sauves, que ces personnes avaient Jésus-Christ, et quand tu vas voir que ces personnes n'ont jamais eu Jésus-Christ et que tu as eu la possibilité de sauver ces personnes, ce sera difficile à digérer pour toi. Donc on doit vraiment toujours examiner nos relations, examiner le Christ en nos prochains, et si on voit que notre frère ou notre sœur ou un de nos bien-aimés n'ont pas Jésus-Christ, toujours leur donner leur vérité afin qu'ils soient aussi sauvés. And because of how you see them, you keep on disobeying Christ. It's you. Und aufgrund dessen, wie du die Art, wie du diese Menschen siehst, widersetzt du dich immer wieder Jesus Christus, weil du diese Menschen immer noch als errettet siehst und nicht als Ungläubige. Und deswegen bist du auch, Christ is saying, get out of there. Und deswegen you are one with them because you see them as believer, just like Jesus. If Jesus see the mother as a believer, und deswegen that one of the disciples, he will follow the mother. Deswegen bist du auch immer noch eins mit diesen Menschen, weil du diese Menschen immer noch als errettet siehst und nicht als Ungläubige. Und der Herr sagt dir, du sollst rausgehen von diesen Menschen, du sollst dich absondern von diesen Menschen, aber du bist immer noch eins mit ihnen und hast immer noch Gemeinschaft mit ihnen, obwohl der Herr dir sagt, dass du da rausgehen sollst. Und, because what the Lord call evil, you never call it evil. Weil das, was der Herr... For you, it's what you call evil, and not what the Lord call evil. Weil das, was der Herr als bösartig bezeichnet, das kannst du nicht mal sehen. Dir geht es nur darum, das, was du als bösartig definierst und nicht als das, was Christus als bösartig definiert. Und et la manière dont tu vois encore ces personnes, si tu crois que ces personnes qui sont clairement dans la religion, mais pour toi elles sont sauvées, ça va aussi te pousser à vivre dans la désobéissance, parce que tu vas jamais être capable à parce que tu vas toujours être un avec ces personnes, alors que le Christ veut t'écarter de ces personnes, il veut te séparer de ces personnes afin que cette séparation qui vient du Christ et pour le salut de ces personnes, c'est pour aider ces personnes et pas pour les détruire. Mais quand tu es un avec ces personnes, tu d'un côté tu es en train de vivre dans la désobéissance et tu donnes pas la possibilité au Saint-Esprit à aider ces personnes. Praise the Lord. Alléluia. They are saved, they will be here. Dann werden sie wahrhaftig errettet werden und werden sie hier in dieser Gemeinde. Parce que si ces personnes sont réellement nées de nouveau, si ces personnes sont réellement sauvés, ils seront ici avec nous aujourd'hui. If they are saved, they will not hate here. Wenn sie wahrhaftig errettet sind, dann werden sie diesen Ort nicht hassen oder bekämpfen. Parce que s'ils sont réellement sauvés, ils vont pas détester cet endroit ou combattre cet endroit. Amen. Amen. You know, they are doing something, playing ball on the stadium too. You can see how many people. But once it comes to Christ, once it comes to the truth, if you come to religion, people will be fooled. Amen. Because they love to pick and choose. And they're not Christ directing their life. Amen. They love to just... they believe they want to be free. What they call freedom. Amen. No one is ever free. You are either of Christ or of Satan. Und diese Menschen, die in dieser Religion gefangen sind, die sind auch... sozusagen immer in der ersten Reihe, wenn es auch um Religion geht, ne? Wenn es irgendwie um Religion sind, dann sind die Stadien auch gefüllt, dann sind die Gemeinden auch gefüllt. Aber wenn es wahrhaftig um Christus geht, dann ist niemand da. Dann sieht man wenige Menschen, die nur hinter Christus wahrhaftig her sind und nicht hinter Religion. Und diese Menschen, die suchen sich sozusagen aus, was sie glauben wollen und was nicht. Die suchen sich aus, was ihnen passt und was nicht. Und wollen nicht die ganze Wahrheit von Christus annehmen, sondern sie wollen sich sozusagen aussuchen, was sie glauben möchten und was sie für sich annehmen wollen und was nicht. On peut voir que si le monde prêche, ou si l'église religieuse prêche la religion, ils sont capables à remplir les stades. Tu peux voir toutes les églises qui sont vraiment remplies, mais quand il s'agit réellement de la vérité, on peut voir que le monde n'est pas là parce qu'ils ne sont pas capables à renoncer à leur idée de religion, parce que pour eux, ils veulent obéir à certaines choses dans la Bible qui convient avec leur compréhension, mais à certaines choses qu'ils ne veulent pas accepter. Mais si il s'agit d'accepter la totalité de Jésus-Christ, la totalité de sa vérité, là, le monde n'est pas là. Non, non. On va lire. Wir lesen Johannes 6. Okay. Jean 6. Vers 26 et 27. Vers 26 et 27. Jean 6, versets 26 et 27. Praise the Lord. Alléluia. You know. They were looking for Jesus every year. Und hier in dieser Szene waren sie. After he fed thousands. You can see a miracle, what they call miracle. Und hier in dieser Szene waren sie auf der Suche nach Jesus, nachdem er die 5000 Leute was zu essen gegeben hat oder für Essen versorgt hat für diese 5000 Leute. Et ici dans Jean 6, on va lire Jean 6 verset 26 et 27, on peut voir qu'il cherchait Jésus-Christ partout après qu'il a donné la nourriture aux 5000 personnes. You know your parents, if you tell them today that somebody was here dead and we just pray he woke up. Or the lame, somebody that you know, somebody that was not able to walk before is now walking. Mm. If you just tell them next week, here will not people will be too. Here will be too small for people. Mm. That's the same thing here. They were looking for Jesus everywhere. Und diese Menschen, die haben nach Jesus gesucht, nachdem er diese 5000 gespeist hat, und das ist das, was diese Menschen dann auch als Wunder sozusagen gesehen haben. Ne? Wenn wir beispielsweise hier unseren religiösen Leuten sagen würden, hier war ein toter Mann und wir haben für ihn gebetet und er ist dann wieder lebendig geworden, oder hier war eine Person, die war gelähmt, konnte nicht laufen und jetzt läuft sie wieder, dann oder hier war ein Blinder, der konnte nicht sehen und jetzt haben wir gebetet und jetzt sieht er, wenn das sozusagen die Runde machen würde, dann wäre der Laden hier voll, dann würden 1000 Leute vor der Gemeinde sogar kampieren und stehen und würden hier reinkommen wollen, weil sie von diesem Wunder gehört haben, was die Menschheit halt als Wunder bezeichnet. Dans Jean 6, verset 26, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est la même chose même ici avec cette église. Si par exemple, vous disiez à vos familles que nous avons ressuscité des morts, ou bien qu'une personne a été aveugle et puis elle peut voir maintenant. Là, on peut voir comment tous les mères, tous les pères vont être ici, puis comment l'église va être pleine, parce que les gens ne sont pas derrière Jésus-Christ, mais sont seulement derrière des miracles que Jésus-Christ peut faire. Praise the Lord. Hallelujah. Look up, let's read from verse 24. Wir lesen ab Vers 24. À partir de verset 24. It said, when the people therefore saw that Jesus was not dead, they were looking for him everywhere. Amen. After feeding the thousands. Then they said, neither his disciples. They also took shipping and came to a companion seeking for Jesus. Looking for him everywhere. He fed us just with little. Mm-hmm. Amen. Then in verse 25. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, where come thou hither? Verse 26. Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle. What have we called miracles? Amen. Mm. You are not seeking me because of the miracle. Mm. Are you getting it? Und Jesus sagt, hier, ihr sucht mich because nicht the miracle, what happened there was heavenly miracle. Mm. What happened there? Jesus fed them with just little, with two fish and five loaves. For them, it was not even how they were fed, but they were fed. Jesus sagt hier in Vers 26, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr vom Brot gegessen habt und satt geworden seid. Weil das, was Jesus getan hat, war wahrhaftig ein himmlisches Wunder. Aber die Menschen haben noch nicht mal diesen himmlischen Aspekt dahinter gesehen. Es ging ihnen wirklich nur darum, dass sie Essen bekommen haben. Es ging ihnen noch nicht mal um diesen Aspekt, dass der Herr einfach nur 5 Fische und 2 Brote genutzt hat und dieses Übernatürliche geschaffen hat, sondern ihnen ging es einfach darum, dass sie Essen im Bauch haben. Oder die Art und Weise. For them, their belly was full. Oder die Art und Weise, wie der Herr das getan hat, dass er sozusagen zum Himmel geschaut hat und den Herrn gedankt hat und die Art und Weise, wie er es sozusagen alles vollbracht hat, das haben die Menschen noch nicht mal in Betracht gezogen, sondern ihnen ging es wirklich nur darum, dass sie einfach nur einen vollen Magen haben und dass sie einfach Essen haben. Und das ist das, was der Herr auch sagt. Das ist das, was diese Menschen als ihr Wunder sozusagen bezeichnet haben. Und dass es ihnen nur darum ging, aber es ging ihnen nicht um Jesus Christus. Oui, encore dans verset 26, on peut voir comment Jésus-Christ a dit qu'ils n'ont pas cherché Jésus-Christ à cause des miracles, même pas des miracles terrestres, mais le miracle céleste, parce que normalement on peut voir que Jésus-Christ avait multiplié les pains et les poissons, mais pour les gens, eux, ils étaient toujours derrière leur propre ventre. Pour eux, il s'agissait seulement de choses naturelles et pas de Jésus-Christ. Ils n'ont même pas demandé comment Jésus-Christ pouvait multiplier le pain. Ils n'ont même pas demandé, il a regardé vers le ciel, et puis ils n'ont pas cherché Dieu comme tel, mais ils ont cherché seulement leurs propres désirs et besoins. Et c'est ça pourquoi on peut voir que les gens aujourd'hui, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent seulement leur soi. Et c'est ça ce qu'on peut voir dans verset 26. C'est ça pourquoi on doit savoir, quand Jésus-Christ parle des miracles, ce ne sont pas des miracles terrestres mais célestes. He said, but because you did eat of the loaves and were filled, you can see why they were seeking him. Und wir sehen hier das Motiv hinter diesen Leuten, weswegen sie überhaupt hinter Jesus her waren, weswegen sie ihn überhaupt gesucht haben. Et on peut voir la raison pour laquelle ils ont cherché Jésus-Christ. Amen. Amen. Why are you still here today? Und warum bist du überhaupt hier heute? Frag dich das selbst. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Why are you seeking Christ? Warum bist du hinter Christus her? Pourquoi tu cherches Jésus-Christ? Pourquoi tu es après Jésus-Christ? Amen. Amen. You better allow your motif to be here. Amen. Lass zu, dass dein Motiv wirklich Christus selbst ist und nicht irgendwelche vergänglichen Wunder. Permet que ton motif soit Jésus-Christ lui-même et pas des choses périssables. Praise the Lord. Verset 27. It's a labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He told us what we are to labor. To labor to have. To labor to believe Christ. To labor to believe his word. And act on it. Und in Vers 27 sagt uns der Herr, wofür wir wirklich arbeiten sollten und woran wir wirklich hinterher sein sollten. Et verset 27 nous dit pourquoi on a réellement travaillé et ce qu'on a cherché. Seek the testimony that is forever. Trachte nach dem Zeugnis, das ewiglich währt. Et on doit chercher le témoignage qui est valable pour tous les temps. Seek to go to a living church. Trachte danach, zu einer lebendigen Gemeinde zu gehen. Cherche à trouver une église vivante et à visiter une église vivante. Seek a living church. Suche nach einer lebendigen Gemeinde. Cherche une église vivante. Amen. Sell everything to have it. Verkaufe alles, to be there, to be part of it. Verkaufe alles, um da zu sein, um sie zu erhalten und um Teil davon zu sein. Donc tu dois même tout vendre pour faire part de cette église vivante, pour l'avoir. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to Matthew 13, he's there. In Matthew 13, it's in Matthew 13. Dans Matthieu 13, on peut aussi le voir, on peut aussi le lire. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Wir gehen zu Matthäus 13. Go to Matthew 13. Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. You read it from verse. Let me see from verse. We still have it later, but from verse 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hid it. For joy thereof, goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. He's talking about Christ's message. He's talking about a living church. Und in Vers 44 lesen wir darüber, dass es um eine lebendige Gemeinde geht, wie kostbar sie ist und wie wir sie wertschätzen sollten. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Ouais. Là, il parle aussi d'une église vivante et c'est comme ça qu'on doit valoriser notre église. The same thing he said in John 6, where we just read. The same thing he's saying here. Seek the meat that never perish. Und genau dasselbe, was der Herr in Johannes 6 gesagt hat, was wir gerade gelesen haben mit der unvergänglichen Speise, genau das sagt er auch hier in Matthäus 13. Et c'est la même chose qu'on a lu dans Jean 6, quand il parlait de la nourriture périssable. Then verse 45 and 46, again the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pears, who when he had found one pear of great price, went and sold all that he had and bought it. Mm-hmm. He's talking about a living church. Mm-hmm. Und auch in Vers 45 und 46 geht es um eine lebendige Gemeinde, um die Botschaft, die sie beinhaltet. Et aussi quand tu lis versets 45 et 46, il s'agit d'une église vivante et du message. Amen. You look at their testimony, those people. So they are always temporary. Before you know it, they are seeking something else. They seek them, you know, after a house, it's now a car. After, you know, it's always from one to another. Wenn man sich die Zeugnisse dieser Menschen genauer anguckt, dann merkt man, dass es immer wieder um das nächste materielle Gut ist oder die nächste materielle Sache. Dass es zuerst das Haus ist und morgens ist es dann das Auto. Dann ist es übermorgen die Frau, dann sind es übermorgen die Kinder. Es geht immer nur um sie und es geht darum, dass sie niemals gesättigt sein werden. Also sie werden niemals zufrieden sein mit dem, was sie haben. Es geht darum, immer mehr und mehr im Fleisch zu bekommen. On peut voir que le témoignage de ce monde est toujours périssable parce que quand ils sont capables de témoigner pour une certaine chose, ils vont toujours chercher la prochaine chose. Praise the Lord. Hallelujah. They also go from church to church. Und auch sie gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Et vont aussi partir d'église à église. Because they always look for what suits them. Denn sie suchen nach einer Gemeinde, die ihnen persönlich am besten passt. Ils vont toujours chercher une église qui leur convient le mieux, qui est compatible avec leur idéologie. Where the message is not painful. Wo die Botschaft nicht so schmerzhaft ist, wo die Botschaft erträglich ist, wo or hard. Or bitter. Où le message n'est pas pas les enfoncer, où le message n'est pas dur ou amer. Amen. Remember they left Jesus in John 6. Because of the hard message. Erinnert euch an Johannes 6, wo viele Leute Jesus verlassen haben, nachdem er diese harten Worte ausgesprochen hat. Rappelez-vous que dans Jean où beaucoup de disciples ont quitté Jésus-Christ à cause de sa parole qui était dure. Amen. In John 6 from verse 28 to the end. If you go there, you see it. In Johannes 6 ab Vers 28. Da hat Jesus diese harten Worte ausgesprochen und nachdem er diese Worte ausgesprochen hat, haben viele ihn verlassen. Ouais, parce qu'après avoir prononcé ces mots durs, il y a beaucoup de disciples qui ont quitté Jésus-Christ. Go to John 8. John 6. I will just go to the verse there. Amen. Wir werden uns John 6, please. Wir werden uns die Stelle anschauen, Johannes 6, ab Vers 28. Vers 60 of it. Just go to that very place. Okay, wir gehen direkt zu Johannes 6, Vers 60. Jean 6, Vers 60. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. It's a many, therefore, of his disciples, when they had heard it, said, this is an hard saying. Who can hear it? This is a hard message. Who can hear it? Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Et Jean 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Praise the Lord. Alléluia. Amen. A hard message, hard to understand. Go to 2 Peter 3, please. Wir lesen 2. Petrus 3. 2 Pierre 3. Please read. Let's John 6 from 28 to the end to be your homework, please. Bitte liest Johannes 6 ab Vers 28 zu Hause als Hausaufgabe. Jean 6 à partir de 28 jusqu'à la fin. C'est votre devoir. Lisez-le à la maison, s'il vous plaît. John 6. To the end, just to the work. End. And now, 2 Peter 3, verse 15 and 16. Wir lesen 2. Petrus 3, ab Vers 15. 2 Pierre 3 à partir du verset 15. He said, and according, sorry, are we there, please? Mm-hmm. On account that the long suffering of our Lord is his salvation, even as our beloved brother Paul, also, according to the wisdom given unto him, has written unto you. Verse 16 says, as also in all his episodes, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood. He's talking about, you know, Peter here is talking about Paul's message. How hard they were to be understood. Amen. Mm-hmm. Which they that are on land and unstable rest, as they do also the other scripture, unto their own destruction. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Paulus spricht hier, Petrus spricht hier von der Botschaft von Paulus, dass sie schwer zu verstehen ist für einige Leute und dass sie für andere Leute sogar, von anderen Leuten sogar verdreht wird und nicht in der Wahrheit interpretiert wird, weil sie so schwer zu verstehen ist. Et ici, Pierre nous dit que le message de Paul est difficile à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui le comprennent de la mauvaise manière et l'interprètent de la mauvaise manière. Amen. Amen. You know the message, Christ's message will always be hard to the flesh. It will always be hard to you because of your flesh. Die Botschaft von Christus wird immer hart sein für das Fleisch. Because of it, it will always be hard for you because of your flesh. Und sie wird immer für dich hart sein aufgrund deines Fleisches. Et ouais, le message, la parole de Dieu va toujours être dure pour toi à cause de ta chair. Amen. Amen. How hard it is to you, and how painful it is to you, to help you to know how much you are in the flesh. Die Art und Weise, wie schmerzhaft und wie hart die Botschaft für dich ist, sollte dir zeigen, wie sehr du noch im Fleisch bist. Et, si le message est difficile pour toi, est difficile à accepter pour toi, ça va te montrer à quel point tu es encore dans la chair. How hard it is to you to help us to know how you are focused on yourself, how bitter it is to you. Und die Art und Weise, wie hart die Botschaft für dich ist, sollte dir helfen zu zeigen und uns allen auch zu zeigen, dass immer noch dein Fleisch die Oberhand hat und dass es dir immer noch um dich selbst geht und nicht um Christus allein. Et la manière dont laquelle le message offense ta chair ouais, va te montrer à quel point tu marches encore dans la chair, à quel point tu n'as pas encore crucifié ta chair. Hein. When will you allow it to be about Christ? Wann wirst du zulassen, dass es nur noch um Christus geht? Quand est-ce que tu vas permettre qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ? If it is about Christ, it will always lead you to repentance. Wenn es dir wirklich nur um Christus geht, dann wird es dich zur Buße verleiten. Parce que s'il s'agit seulement de Jésus-Christ, ça va te pousser à te repentir. If it is still about you, it will harden your heart more. Aber wenn es dir immer noch um dich selbst geht, um dein Selbst geht, dann wird es dein Herz immer mehr verhärten. Mais s'il s'agit seulement de toi, ça va encore plus endurcir ton cœur. If it is still about you, you will reject the message. You will reject or ignore the message of Christ. Wenn es dir immer noch um dir selbst geht, dann wirst du die Botschaft von Christus ignorieren und sogar verweigern. Et s'il s'agit seulement de toi, tu vas rejeter le message de Dieu, tu vas même ignorer le message de Dieu. No message here should be rejected. Und keines der Botschaften hier sollte verweigert werden. Mais aucun message ici doit être rejeté. Don't ignore any message here. Ignoriere keines der Botschaften hier. Ignore aucun message ici. All our messages is the Lord speaking directly to us. All die Botschaften, die hier ausgesprochen werden, kommen vom Herrn, der direkt zu uns spricht. Et chaque message qui est qui est transmis ici est, vient de l'Éternel qui nous parle. And we should allow it to bear fruit. Und wir sollten zulassen, dass diese Botschaft Früchte trägt. Et on doit permettre que ce message porte des fruits. If you go to Matthew 13, let's quickly go there and see something, so few things. Wir lesen Matthäus 13. Again, please go there. Gehen nochmal zurück zu Matthäus 13. Praise the Lord. Halleluja. Matthieu 13. Amen. Amen. Amen. From verse 1, please. Matthäus 13, Vers 1. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside. A great multitude were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. Amen. And he spake many things unto them in a parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seed fell on the wayside. And the fowl came and devoured up them all. Some fell upon the stony places, where they had not much earth. And forthwith they sprung up, because they had no deepness of the earth. And when the sun was up, they were scorched. You know, here he's talking about the message here. You know, here, what is here is just talking about the message that is being preached to you, how you receive it. Und in diesem, different hearts. Und in diesem Gleichnis geht es um die Botschaft. Es geht um die Botschaft von Christus, die eingesät wird in verschiedenen Herzen. Et ici, dans cette analogie, on peut voir qu'il s'agit du message, le message qui est planté dans des cœurs ou alors dans des terres différentes. Then in verse 4, it said, and so fell upon tongues, the message you are hearing. Some will just say it's not for me. Some will say I reject it. Some will not knowing that we are rejecting Christ. He's the one speaking to you. Anything, the message here is Christ speaking directly to you. And don't ignore it. Don't underrate it. Und jede Botschaft, die hier ausgesprochen wird, ist vom Herrn selbst, der direkt zu dir spricht. Und deswegen sollte die Botschaft auf gar keinen Fall ignoriert oder verweigert werden. Et on peut voir ici dans verset 4, il parle d'un, il y a certaines personnes qui vont entendre le message et directement sortir parce qu'ils vont, ils vont rejeter le message. Praise the Lord. In verse 7, it said, and some fell upon tongues, and tongues sprung up and shook them. But others fell onto good ground and brought forth. You can see the, those that for I always see those that fall onto good ground. When I see you, when I see the message in you, I always want to see the message in people's life, in your life. I can see it. And when I'm not seeing it, it makes me sad. Because I know it's Christ himself that I'm seeing in you. Look at it. It said, but others fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60, and some 30. Who had ears to hear, let him hear. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und so wie in diesem Gleichnis die Botschaft auf unterschiedliche Herzen fällt, so sehe ich auch, wie die Botschaft bei euch sozusagen in eure Herzen fällt. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Botschaft in euch Wurzeln schlägt und wo Früchte wirklich wachsen. Und es erfreut mich, wenn ich das sehe, aber genauso macht es mich traurig, wenn ich sehe, dass die Botschaft auf felsigen Boden fällt und die Botschaft nicht angenommen wird oder nicht nach der Botschaft gehandelt wird. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis quand je peux voir le message dans vos vies, parce que ça veut dire que le message, le grain est tombé sur un cœur, sur la terre qui est fertile, sur la terre qui va produire des fruits. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis triste quand je ne peux pas voir le message dans vos vies. Parce que quand je ne vois pas le message dans vos vies, ça veut dire que je ne vois pas le Christ dans vos vies. Mais gloire à Dieu, je peux le voir dans vos vies aujourd'hui. Amen. Amen. You know, here we just read, it's talking about the Christ message to us. No matter how hard it is, how bitter it is, how, you know, painful it is, allow it to grow in your life and bear fruit. Und hier geht es darum zuzulassen, dass die Botschaft von Christus Früchte trägt in unseren Herzen, egal wie schmerzhaft die Botschaft ist oder wie bitter die Botschaft klingt, dass man trotzdem zulässt, dass diese Botschaft wächst und und Früchte trägt. Go to 2 Timothy, please. 2 Timothy 4. 2 Timothy 4. Praise the Lord. Wir lesen 2. Timotheus 4. 2 Timothy 4. We read 1 to 5. Vers 1 bis 5. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Praise the Lord. Hallelujah. Say, preach Christ. Christ is the word. You see the verse 2. Verse preach 2. The word. Prêcher la parole. Alors, le Christ est la parole. And not just information. Amen. It's not talking about information. It's talking about revelation. Preach the word. Christ is the word. It means preach the truth. Preach Christ. Und in Vers 2 lesen Moses. In Vers 2 lesen wir, verkündige das Wort. Und wir wissen, dass Christus das Wort ist. Das heißt, verkündige Christus, verkündige die Wahrheit und nicht die Religion. On peut voir que dans Timothée, 2 Timothée 4, verset 2, on doit prêcher la parole, et la parole est le Christ lui-même, et pas la loi, pas Moïse. You see what is there? Mm. It's a preach the word, the instant in season, out of season, reproof, rebuke. You see it? Mm. It did not say you keep quiet when you see evil. Mm. Und wir sehen hier, dass hier auch steht, überführe, tadle, ermahne. Das bedeutet, dass wir nicht still bleiben, wenn wir sehen, dass die Leute nicht in Christus wandeln, sondern wir ermahnen, wir tadeln diese Taten. Donc, on doit insister à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruction. Donc ça veut dire que si on voit quelqu'un qui est dans le mal, qui n'est pas en Jésus-Christ, on doit corriger cette personne. Anytime we are not seeing Christ, we speak. That where is Christ? Mm. All this you are saying. Can remember somebody said something to me some time ago through WhatsApp. I just moved because I hate. You know, I just hate the flesh. You know, said something to me, completely flesh. Said he says there's somebody sent it to. I said then you cannot even correct that person and you are spreading it also. Why should you? You know, whatever should come out from you should be Christ. It's not I know. You know. Why are you not speaking Christ? Well, just speak what you know. And stop writing or sending what you don't know. If you are correcting, then they will say they know. You know, then why are you not doing it? I want to see the action. I want to see you acting on what you know. And you are telling me you know, but you are not acting on it. Then how do you know it? Wenn wir das Fleisch hören oder wenn wir hören, dass jemand nicht Christus ausspricht, dann sollen wir tadeln und ermahnen und sagen, okay, wo ist Christus bei dieser Sache? Ne? Und wenn diese Leute, die dann auch ermahnt werden, dann behaupten, ja, ich weiß, dann warum handeln sie nicht nach dem, was sie wissen? Ne? Weil es geht darum, nach Christus zu handeln. Wenn du weißt, dass diese Sache falsch ist, dass diese Sache religiös ist, dann ermahne diese Sache direkt oder korrigiere diese Person direkt und leite diese falsche Aussage nicht weiter und verbreite sie nicht, indem du, ohne diese Person vorher zu tadeln oder zu ermahnen, sondern du sprichst direkt Christus aus, sobald du siehst, dass die Sache fleischlich ist. Enfin, il y a quelques jours, je me suis énervé quand quelqu'un m'a envoyé quelque chose sur WhatsApp qui était complètement charnel. Mais quand tu corriges une personne qui te donne quelque chose de charnel, la personne, la plupart du temps, va te dire « Oui, je sais que c'est juste au nom de Jésus-Christ, on doit toujours parler du Christ. » Mais si tu le sais, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que souvent, quand tu corriges quelqu'un, la personne va dire « Oui, je connais la vérité. » Mais si tu es comblé de la vérité, pourquoi tu ne peux pas corriger une autre personne ou alors seulement... parler, prêcher la vérité, parce que c'est ça qui compte à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, I just hate when people send things to me. I read it, it's completely, it's just flesh. The other time, a sister, I said, sister in flesh. He said, you are married 30 years old. It's 30 years old. I said, if even it's 30 days, whose business is that? I want to see Christ in everything, in all things. It's not, If you can be married for 100 years together with a husband and go to hell. Is that what I want for you? No. I want to see Christ, that is all about Christ for you. Und ich mag es auch nicht, wenn ich Botschaften erhalte, beispielsweise über WhatsApp oder so, wenn ich Nachrichten kriege, die komplett fleischlich gesinnt sind. Ich habe beispielsweise vor kurzem auch eine Botschaft, eine Nachricht bekommen von meiner Schwester im Fleisch, die mir gesagt hat, ja, wir haben jetzt 30 Jahre Ehe und das ist toll. Und das hat mich überhaupt gar nicht interessiert, weil es geht nicht darum, wie lange du verheiratet bist mit deinem Ehemann, weil du kannst 30, 40, 50 Jahre verheiratet sein und du und dein Ehemann, ihr geht dann straight in die Hölle. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das zu feiern, wenn Christus nicht involviert ist. Es geht darum, Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Alles, was ich hören will, ist Christus und nichts Fleischliches. Und wenn ihr auch solche Nachrichten bekommt, dann korrigiert diese Sachen sofort und verweist die Leute auf Christus. Denn alles, was nicht Christus ist, ist fleischlich. On doit être conscient que tout ce qui est charnel n'est pas le Christ, forcément. Et c'est pour ça qu'on doit directement corriger les gens. Parce qu'il y a quelques temps, comme je disais, j'ai reçu un message sur WhatsApp. C'est une sœur charnelle qui m'a dit que ouais, ça fait moins de 30 ans qu'on s'est mariés. Et moi, je me suis dit, ouais, mais il est où là mon problème, parce que pour moi il s'agit seulement de Jésus-Christ. On doit vraiment faire en sorte que Jésus-Christ soit dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on dit. C'est lui qui est le nombril de notre monde. C'est lui qui c'est lui qui est notre priorité dans la vie. Donc si on voit quelque chose de, comme tel, si quelqu'un nous envoie un message qui est pas Jésus-Christ, on va directement corriger la personne et référer la personne à la parole, référer la personne à Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Alleluia. Look at verse 3. Verset 3. He said, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. The truth they will reject. They don't want the message of, sound doctrine, which is Christ. Sound doctrine is Christ. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But wash thou in all things, endure afflictions, do the works of an evangelist, make full proof of the ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No matter how hard, painful, bitter Christ's message is to you, don't reject or ignore it, please. Egal wie schmerzhaft, wie bitter und wie hart die Botschaft von Christus ist, ignoriere sie bitte nicht, weil sie ist für dich und nicht gegen dich. Ouais. Peu importe à quel point le message peut être dur ou amer pour toi, n'ignore pas le message parce qu'elle est toujours pour toi et pas contre toi. Love it, believe it, and react. And act on it, please. Liebe die Botschaft, Matthew, glaube ihr und handle auch nach ihr. Tu dois aimer le message, croire au message et agir selon le message. Wir lesen Matthäus 7. Matthäus 7, verset 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. I love all these places. But he that doeth the will of my Father which is in heaven, he that obeyeth my message, he that obeyeth my voice. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, wer meiner Stimme gehorcht, wer meiner Botschaft glaubt und wer danach handelt. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui... Seigneur, Lord, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Amen. So many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? I love all these places. Oh my God. And in your name cast out devils. And in your name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, the message, talking about the message. Whosoever hear the message, just like we read in Matthew 13, the message is a seed that is being sown into your heart. Allow it to grow, please. I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, he's talking about his message, amen, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Verse 28. And it came to pass, when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his doctrine. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Praise the Lord. Hallelujah. I love the word of Christ so much. Amen. Let us love it. Amen. Lasst es uns alle lieben. J'aime la parole de Dieu. On doit tous aimer, adorer la parole de Dieu. I always know you by your fruit. Und ich erkenne euch an euren Früchten. je vous reconnais à travers vos fruits. Look at verse 20. Verset 20. Wir lesen Vers 20. I always know you by your fruit. The message bearing fruit in you. That's how I know you. Ich kenne Jesus just said it. You see, where we just read. Look at verse 20. Wherefore, by their fruit you shall know them. I will know you by know how you obey the message. That's how I know you. Because the message must surely bear fruit. If you allow the seed to grow. In Vers 20 lesen wir, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und all das, was wir zuvor gelesen haben, wo der Herr gesagt hat, wer diese meine Worte hört, so genauso kann man es gleichsetzen mit dem, was wir in Matthäus 13 gelesen haben, dass das Wort einen Samen sät in unseren Herzen und die Frucht, die daraus entsteht, das ist die Frucht, die ich dann bei euch sehe. Das heißt, ich erkenne euch anhand dieser Frucht. Und wenn diese Frucht wahrhaftig von Christus ist, dann weiß ich, dass er dem Wort gehorcht. Und es geht um Gottes Art von Frucht. Ne? Wenn diese Frucht sozusagen hervorkommt, dann weiß ich, dass ihr dem Wort auch wirklich gehorcht und dass ihr danach handelt. Ja. Et verset 20, on dit que on va. C'est donc leur fruit que c'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc et ouais, c'est Jésus qui me le dit, et moi aussi je vous reconnais à travers vos fruits, parce que la parole de Dieu va certes produire des fruits, et c'est comme ça que je vous reconnais. Praise the Lord. Alléluia. Amen. There's no end to heavenly testimony. Es gibt kein Ende zum himmlischen Zeugnis. Il n'y a pas de fin à un témoignage céleste. And it always bears fruit. Und es trägt immer Frucht. Et il porte toujours des fruits. Nothing outside can change it. Und nichts außerhalb kann diese Tatsache ändern. Et rien de l'extérieur peut changer ce fait. No matter whatever is going out in your, you know, the outside situation cannot change it. Egal welche Situation von außen gerade los ist, es kann die Tatsache nicht ändern. Cannot clear your name from heaven. Und diese Situation wird deinen Namen auch nicht vom Himmel ausradieren. Et peu importe les circonstances, rien ne peut changer ce fait-là. Rien ne peut changer, peut effacer ton nom du livre de vie. I don't have money, cannot change it. You know, you can read the Lazarus. You know, I don't have money, could not prevent him. Die Tatsache, dass du beispielsweise kein Geld auf dem Konto hast, ändert nichts an der Tatsache, dass dein Name beispielsweise im Buch des Lebens geschrieben steht. So wie bei Lazarus beispielsweise. Er war kein Mensch, der sehr viel Geld hatte, aber dennoch ist er heute bei Christus. Et rien, encore une fois, rien ne peut changer ce fait. Même que tu n'aies pas d'argent ou quoi que ce soit, ça ne va pas changer le fait que ton nom est inscrit dans le royaume de vie. Encore une fois, l'exemple de Lazare, par exemple, Lazare n'était pas riche, mais son nom était inscrit dans le livre de vie et il est aujourd'hui dans le royaume des cieux. I fail any exam, my exam cannot change it. Oder dass du jede Prüfung verhaust, das ändert nichts an der Tatsache, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Ou alors le fait que tu rates un examen, ça ne va pas effacer ton nom du royaume des cieux, du livre de vie, pardon. What will people say cannot change it. Oder das, was Menschen sagen, kann nicht diese Tatsache ändern. Ou alors ce que le monde dit peut pas changer ce fait. Amen. Amen. Stop seeking the meat that perishes. Hör auf, nach der vergänglichen Speise zu trachten. Donc arrêtez de chercher la nourriture qui périt. Amen. Stop seeking to pass any exam. Hör auf, danach zu trachten, irgendeine Prüfung bestehen zu wollen. Donc arrête de vouloir absolument passer un examen. Ouais. Are you getting it? Stop seeking to have good results. Or report. Hör auf, danach zu trachten, gute Ergebnisse zu erzielen. Arrête de vouloir avoir un bon rapport, un bon résultat. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Even the old. Joseph never seek to prosper. Und auch im Alten Testament sehen wir das. Remember that. Joseph beispielsweise hat nie danach getrachtet, wohlhabend zu sein. Même dans l'Ancien Testament, Joseph n'a jamais cherché à être un homme riche, à être un homme prospère. Stop seeking to have what you already have. Hör auf, nach dem zu trachten, was du eigentlich schon längst hast. Donc on doit essayer d'arrêter d'avoir ce qu'on a déjà. Amen. You know, Jesus never seek to become a king. He was born a king. Jesus war nie danach hinterher ein König zu sein, sondern er wurde als König geboren. Jesus Christ n'a jamais voulu être un roi. Il a été né roi. Just like you are born a king, you are born Christ. Genauso wie du auch durch Christus als König geboren wurdest und als Christus geboren wurdest. Comme toi, quand tu as été né de nouveau, tu as été né du Christ. Amen. Amen. To be born of Christ is greater than to be born a king. Von Christus geboren zu sein ist größer als von einem König geboren zu sein. Être né du Christ est plus grand que être non être né en Christ en tant que roi est plus grand que le fait d'être né dans une famille royale ici dans le monde. Amen. Amen. Just like to be born a son is greater than to be born a prophet. Genauso wie is somebody getting it? Als Sohn geboren zu sein größer ist als Diener geboren zu sein. Als Prophet geboren zu sein, sorry. Tout comme être un fils de Dieu est plus grand que être un prophète. Amen. Amen. Just like, you know, Jesus is greater than prophet is here. Denn Jesus sagte, er ist einer der größeren als die Propheten. Parce que Jésus Christ a dit que un homme plus grand que les prophètes est là. Amen. Stop seeking to have what you already have. Hör auf, nach dem zu trachten, was du eigentlich bereits schon hast. Arrête de chercher à avoir ce que tu possèdes déjà. Christ is everything for you. Denn Christus ist alles für dich. Le Christ est tout pour toi. We already have him. Wir haben ihn bereits. On a déjà le Christ. He put us on. Denn er hat uns angezogen. Parce qu'il s'est vêtu de nous. Christ is wearing us. Christus trägt uns. Somebody getting it. Jésus Christ nous porte. Il sait, ouais. Amen. Just as the only true God put on Jesus. Genauso wie der einzig wahrhaftige Gott Jesus, also das Fleisch von Jesus sozusagen angezogen hat. Tout comme le seul vrai bon Dieu s'est vêtu de Jésus. Praise the Lord. Alleluia. We are his suit here on earth today. Und wir sind heute sein Anzug für diese Erde, für Christus. Et nous sommes aujourd'hui son costume ici sur terre. Amen. Amen. You don't need what they call good results or report. Wir brauchen nicht das, was die Menschheit als gutes Ergebnis oder gute Resultate bezeichnet. Donc on n'a pas besoin de ce que le monde appelle un bon résultat ou un ouais. Amen. They are all perishable things. Denn all das, was die Menschheit als gut bezeichnet. Das sind alles vergängliche Sachen. Also, tout ce que le monde appelle bon ou un bon résultat ou quoi que ce soit est périssable. It can take you to nowhere. Und es kann dich zu nichts führen. Et ça t'amènera nulle part. It is too low for you. Und es ist unter deinem Niveau. Parce que c'est ça t'arrive même pas aux chevilles, c'est pas ton niveau. Remember the children of Israel, they seek the natural king and they rejected the supernatural. Erinnert euch an die Kinder Israels, die nach einem physischen König gesucht haben, geschrien haben und den übernatürlichen König verweigert haben. Rappelez-vous aux enfants d'Israël qu'ils ont rejeté le roi surnaturel afin d'avoir un roi charnel physique. Are we even different today? Sind wir heute so viel anders als sie? Est-ce que nous sommes réellement différents? Amen. Amen. Don't reject Christ and seek. Don't reject Christ by seeking the natural. Verweigere Christus nicht, indem du nach dem Natürlichen, nach dem Physischen hinterher wirst. Donc, ne rejette pas le Christ en cherchant le naturel, le charnel. Amen. Amen. Ah, let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. There's a place I want to get to, then we close. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Please let our testimony be. We are God's children. Bitte lasst unser Zeugnis immer sein, dass wir Kinder Gottes sind. S'il vous plaît, notre témoignage doit toujours être que nous sommes les enfants de Dieu. Don't be in competition with anybody. Sei nicht im Wettbewerb mit irgendjemandem. Ne sois pas en compétition avec qui que ce soit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be in competition with anybody. Sei nicht im Wettbewerb mit irgendjemandem. Ne sois pas en compétition avec qui que ce soit. Amen. Let our testimony always be, we are God's children. Amen. Our names are written in heaven. Amen. Lass zu, dass dein Zeugnis immer ist, dass wir Kinder Gottes sind und dass unser Name im Buch des Lebens steht. Donc, und notre témoignage doit toujours être que nous sommes des enfants de Dieu et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. If the old, if they were able to hold on to Christ, why can't we do it? Wenn sie im Alten Testament schon so in der Lage gewesen sind, an den Herrn festzuhalten, warum fällt es uns dann so schwer? Si ils étaient capables à tenir au nom de l'Éternel, pourquoi on a des problèmes à le faire aujourd'hui? Their testimony was they believed God to the end. Ihr Zeugnis war, dass sie bis zum Ende dem Herrn geglaubt haben. Leur témoignage était qu'ils ont cru ils ont cru à notre Seigneur jusqu'à la fin. They chose God to the end. Sie haben sich they für chose Gott, Christ to the end. Sie haben sich für Gott bis zum Ende entschieden. Sie haben sich für Christus bis zum Ende entschieden. Ils ont choisi l'Éternel, ils ont choisi le Christ jusqu'à la fin. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Joseph testimony was not he became prime minister. Das Zeugnis von Joseph ist nicht, dass er zum Premierminister wurde. Et le témoignage de Joseph n'était pas qu'il était devenu un ministre, le premier ministre, non? Or he interpreted the dream. Oder dass er Träume deuten konnte. Oder qu'il pouvait interpréter les rêves. His testimony was he chose God. Sein Zeugnis war, dass er sich für Gott entschieden hat. Son témoignage était qu'il avait choisi l'Éternel. If you look at Stephen and John the Baptist, they had testimony. Und auch Stephanus und Johannes der Täufer. Remember, they were killed. Hatten Zeugnisse. Und erinnert euch, beide wurden umgebracht, wurden getötet. Et rappelez-vous de Jean-Baptiste et Étienne. Tous les deux avaient des témoignages, malgré qu'ils ont été tués. Not even death could stop their testimony. Aber selbst der Tod konnte deren Zeugnis nicht aufhalten. Mais même la mort pouvait pas stopper leur témoignage. They are in heaven with the Lord today. Die sind heute im Himmel mit dem Herrn. Ils sont dans le royaume des cieux avec l'Éternel aujourd'hui. They chose the Lord to the end. Sie haben sich für Christus bis zum Ende entschieden. Ils ont choisi l'Éternel jusqu'à la fin. The root should be our testimony, and not the fruit. Die Wurzel sollte unser Zeugnis sein und nicht die Frucht. La racine doit être notre témoignage et pas le fruit. And our testimony always be a fruit. Und unser Zeugnis bringt immer eine Frucht hervor. Because it's a seed. Amen. Weil es, a seed always be a fruit. Weil es eine Saat ist und eine Saat bringt immer eine Frucht hervor. Et notre témoignage va toujours produire des fruits parce que notre témoignage est la racine et cette racine est un grain et un grain va toujours produire des fruits. You have the physical fruit and you have the spiritual fruit. Mm-hmm. Es gibt die physische Frucht und es gibt die geistliche Frucht. Et il y a les fruits naturels et les fruits surnaturels. The death of Daniel, the three Hebrew boys, Joseph, you can see the physical fruit. Mm-hmm. Amen. Joseph became a prime minister. It's just a physical fruit. Mm-hmm. Amen. But the supernatural fruit, you can see the fruit. You can see the seed in John the Baptist. They were beheaded. Mm-hmm. That is a great victory to die for Christ Jesus. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. People die because of husband, wife. Mm-hmm. They die because of money. But you die for Christ Jesus. Amen. Amen. Amen. It's a testimony. Und die physische Frucht, die konnte man bei Daniel, bei Josef, bei den drei hebräischen Jungs beispielsweise sehen. Bei Josef war es beispielsweise, dass er Premierminister wurde. Aber im Fall von Stephanus und Paulus beispielsweise, Johannes der Täufer beispielsweise, sie wurden getötet. Und dieser Tod war aber ein großer Sieg für sie, weil sie die Ehre erhalten haben, für Christus zu sterben. Ihr Tod war nicht vergeblich, sondern sie waren bereit, für Christus zu sterben, ihr Leben zu lassen für Christus, und das ist der Sieg. On peut voir que le témoignage de les trois garçons hébreux, par exemple, de Joseph, il y avait un fruit physique, un fruit charnel, parce que Joseph, par exemple, est devenu premier ministre. Mais si tu regardes le témoignage de Jean-Baptiste ou Étienne, leur témoignage était surnaturel. Le fruit était surnaturel parce que même si Jean-Baptiste, par exemple, a été décapitulé, on peut voir que sa décision de choisir Jésus-Christ jusqu'à la fin a produit un fruit parce qu'il est... Il est au royaume des cieux aujourd'hui. Amen. You know, no one is going to live here on earth forever. Something is going to kill you. Mm-hmm. You see that you die for. You know, you are going to die for one reason or the other. Mm-hmm. Amen. If Stephen did not die, if he was not stoned to death, he could have not still be alive today. Mm-hmm. Or John the Baptist was not beheaded because he chose Christ. Are you getting it? Mm-hmm. They could have not still be alive today. Mm-hmm. But he is so good to be all about Christ to the end. Amen. Jeder Mensch muss früher oder später irgendwann mal diese Erde verlassen und sterben. Und die Frage ist halt nur, wofür stirbst du? Ne? Stirbst du für dein Fleisch, für dein Selbst oder stirbst du für Christus? Ne? Selbst wenn Stephanus oder Johannes der Täufer sich dafür entschieden hätten, nicht auf die Art und Weise zu sterben, wie sie gestorben sind, wären sie ja heute immer noch nicht hier. Ne? Das heißt, irgendwann mal wären sie so oder so gestorben. Und was für eine Ehre ist es, zu sterben, um Christus Jesus willen. Et même si Étienne n'aurait pas été lapidé ou alors Jean-Baptiste n'aurait pas été décapitulé, il serait plus en vie jusqu'à aujourd'hui parce que tout le monde va quitter cette terre un jour. Et la question qui se pose est pour qui tu vas mourir? Est-ce que ça sera tu vas mourir pour la volonté de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, ou tu vas mourir à cause des raisons charnelles? Parce que c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une victoire de laisser sa vie pour le Christ. Hébreux 11, 5. By faith, Enoch was translated. That he should not see that. Praise the Lord. Hallelujah. And was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony. that he pleased God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see his testimony. Wir sehen hier das Zeugnis von Enoch. On peut voir le témoignage d'Enoch. And there was a fruit. His testimony bear fruit. Und sein Zeugnis hat eine Frucht hervorgebracht. Et son témoignage a produit un fruit. He believed, you know, Enoch believed that he pleased God. He believed that he was one with God. Er glaubte, dass er Gott wohlgefällig war. Er hat geglaubt, dass er hat geglaubt, dass er Gott wohlgefällig war. Er hat geglaubt, dass er eins ist mit Gott. Und das war sein Zeugnis. Et le témoignage d'Enoch était qu'il a cru qu'il était un avec Jésus-Christ. Il a cru qu'il était un avec l'Éternel. And look at the fruit. It was translated. He did not see it. Und die Frucht, die daraus resultiert hatte, war, dass Enoch entrückt worden ist und dass er den Tod nicht sah. Et le fruit a été qu'il a été que Dieu l'a enlevé et il n'a pas vu la mort. Amen. Mm-hmm. We close with 2 Timothy. Wir gehen nochmal zu 2. Timothée 4. On va clôturer avec 2 Timothée 4. Amen. Amen. Paul had a testimony. Und auch Paulus hatte ein Zeugnis. Paul aussi avait un témoignage. Amen. Just like Luke 10. No one will see your name written in heaven as testimony. Genauso wie in Lukas 10, wo Jesus sagt, dass freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht, aber niemand wird physisch mit seinen Augen sehen, dass dein Name auch wirklich im Buch des Lebens geschrieben steht. Personne ne sera capable de voir que son nom est écrit par avec ses yeux charnels, de voir que son nom est écrit inscrit dans le livre de vie et sortir. Quand on va sur Luke 10. Luke 10, yeah. Luke 10, from 0 to 4. Et malgré notre témoignage est qu'on doit se réjouir parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais personne ne va le voir avec nos yeux charnels. Amen. You know, in Luke 10, the Lord said our testimony should be our name is written in heaven. Mm-hmm. Amen. Amen. And so as if you look at here, you can see the testimony. Paul's testimony was not, it's what Mark cannot see. Mm. Mark cannot see his children. Doesn't have any child, no wife, no house, nothing. But he had a testimony to give. Wenn wir die Worte von Jesus aus Lukas 10 mit dem Zeugnis von Paulus hier vergleichen, dann sehen wir, dass auch er ein Zeugnis hatte, was man mit seinen natürlichen Augen nicht sehen kann, weil das, was der Mensch sehen kann, sind Kinder, sind Autos, sind Haus, all diese Dinge, die aber Paulus überhaupt gar nicht nennt oder zitiert, sondern all die das, was Paulus sozusagen nennt, ist, dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. On peut voir que le témoignage de Paul est le même. Parce que tous ceux que pour lesquels il remercie l'Éternel pour les choses qui témoignent, ce sont pas des choses qu'on peut voir avec nos yeux charnels. Praise the Lord. Amen. In verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I have fought a good fight. No one will call that a good fight today. No children, no wife, no car, no wife, no children, no money, nothing natural, no natural family, even natural family, none of them present. It's only the disciples, the few remaining. I don't know how many we are still remaining. We are the only one that will be there. No mother will come and say, no, no father. But he said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. I love that. That should be our testimony. Amen. In Vers 7 sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und wer würde, also der natürliche Mensch würde das noch nicht mal als guten Kampf sehen oder das Gute darin sehen, weil er sich denkt, hä, der Junge hat kein Haus, der hat kein Geld, der hat keine Familie, der hat keine Mutter, keinen Vater. Und wenn man auch das Leben von Paulus nochmal sich in Erinnerung ruft, er war ja von Gefängnis zu Gefängnis, wurde geschlagen, wurde bespuckt, ist fast gestorben und bezeichnet das als den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und das ist das, wo der natürliche Mensch sagen würde, das ist doch nichts Gutes, aber genau das ist das wahrhaftige Zeugnis. on peut voir que, encore une fois, le témoignage de Paul n'est pas quelque chose de charnel, parce que on peut voir qu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, il n'était pas riche pendant ces dernières années. Il était parti de prison en prison, mais quand même, il a dit qu'il a combattu le bon combat de la foi. Mais ça ce n'est pas un témoignage pour le monde. Mais on peut voir que notre témoignage est quelque chose de céleste, et toujours le Christ lui-même. Et c'est une victoire. Amen. Amen. All he had was Christ and the true God children. Mm. Alles, was er hatte, war Christus und die wahrhaftigen Kinder Gottes. Und das hat er den guten Kampf des Glaubens genannt. Et tout ce qu'il avait, c'était l'Éternel et les enfants de Dieu. Et c'est ça le bon combat de la foi. For you to be Christ alone till the end. Your children around you. Dass es ihm nun the good fight of faith. I don't want any flesh. Mm. I don't want any flesh. And that's why, you know, when we went to Nigeria, no, my natural parents, they were not there. When we are, you know, celebrating the life of the life of Christ there. Our grandmother. Amen. Mm-hmm. And none of my natural parents, they were there. Mm-hmm. My sisters, they were all in Benin there, but none of them, they did not come. I did not even know that they were supposed to be there until we got to Germany. Ogeva now said he's so proud that how I was not even sad that they were not there. I now remember them. Okay, they're supposed to be there, but they were not there. I was so occupied with the Lord that I did not even know that they were supposed to be there. Mm. And that's why I did not even remember them. For me, my focus is just Christ Jesus. So all that are for me irrelevant. Until you can live that, what Paul, you know, if you look at the life of Paul. Mm. If not, there are a lot of things that Satan designed to take you out. Mm. But many are called, but few are chosen. Mm. Will you be that chosen one that the Lord wants to make it to the end? Mm. He wants us to make it to the end, but you choose. Mm. It depends on you. Und wir sehen das auch im Leben von Paulus, dass es ihm wirklich nur um Christus allein ging und um die Kinder Gottes, mit denen er umgeben war. Und dass nur das sozusagen sein Fokus war und nichts anderes. Und das erinnert mich auch an meine persönliche Situation, dass als wir in Nigeria waren das letzte Mal, und wir Christus zelebriert haben dort, dass meine fleischliche Familie nicht anwesend war, als ich dort war. Und erst, aber mir ist es überhaupt gar nicht aufgefallen, erst als wir wieder zurück in Deutschland waren, hat mein Sohn mich darauf hingewiesen, dass meine fleischliche Familie gar nicht da war. Und erst da fiel mir ein, ach so, sie hätten ja eigentlich da sein müssen. Aber ich war einfach so fokussiert auf Christus und mein Blick war einfach so fokussiert auf Christus und auf die Kinder Gottes, die um mich herum waren, dass ich überhaupt gar nicht meine fleischliche Familie irgendwie in Betracht gezogen habe oder vermisst habe oder sonst irgendwas, sondern ich war einfach nur umgeben von Christus und von seinen Kindern. Und das allein hat mir genügt. Und ich wünsche mir, dass es für euch auch einfach genügt, dass ihr bis zum Ende Christus nur seht und wirklich umgeben seid mit seinen Kindern. Und dass ihr wirklich bis zum Ende an ihn festhält. Denn viele sind berufen, aber nur einige sind auserwählt. Und werdet ihr am Ende auch dazugehören und diese Menschen sein, so wie Paulus, die bis zum Ende den guten Kampf des Glaubens kämpfen werden. Hi. Et oui, ça m'a aussi rappelé à notre dernier voyage au Nigeria, quand on a fêté la vie de la mère de papa. Et quand on est revenu ici, mon fils m'a dit qu'il était fier de moi parce que ça m'a pas du tout influencé que les membres de ma famille charnelle n'étaient pas présents. Et moi, j'étais même pas conscient de ce fait parce que j'étais tellement concentré sur Jésus-Christ et les enfants de Dieu qui m'entouraient c'était ça ma satisfaction, c'était pour cette raison que j'étais comblé. Et c'est ça que je veux pour vous aussi, que Jésus-Christ soit toujours suffisant pour vous, que la présence des enfants de Dieu soit toujours suffisant et pas les choses charnelles. Praise the Lord. Alléluia. You know, I was in and the Lord asked me a question that, you know, my mother is old. She's It should be around 90 something also. And I hardly hear anything from her. Because my sister that is so occupied with religion, it's like I hijack her. And before I want to phone her, she will not allow because she said I said the family in the church are my family. I'm no longer there. And the Lord asked me a question. He said, what about if my mother died and they buried her without even telling me? I said, I will be happy. Because I don't even want, Jesus said, let the dead bury their dead. For me, it's the dead bury their dead. I said, I will even rejoice. It's like when some people, you know, before this time, if people don't invite us to their house or to their marriage, to their birthday or birthday, we'll be always angry. We like it, we would like to be there. But now, I don't want to be one with evil. For me, if you do not invite me, it gives me joy. Because you even save me from saving no, from saying no, because you know I'm going to say no in the first place. I will not even be there because I know that you are not choosing Christ. It's not about I'm choosing Christ alone. I use choosing Christ. If you are not choosing Christ, I cannot be one with you. So I said I will be happy. I said, thank you, Jesus, that you are the only father, mother, and everything for me. Pastor, when are we going to live the life? Just Paul, look at it. He said, I finished the race. Nothing of the natural family there. It's all about God's children, Timothy, Titus. You see, you just, Peter, just the family he belonged to. Heavenly family alone. Amen. Amen. That's why I'm always saying that it's hard to get a living church. The church that we say is Christ alone. And nothing of the flesh. It's so hard to get it. Praise the Lord. Hallelujah. Diese Woche hat der Herr mir eine Frage gestellt, eine persönliche Frage, und zwar bezüglich meiner Mutter im Fleisch, die mittlerweile jetzt schon um die 90 aufwärts ist. Und meine Mutter ist, also lebt noch in Nigeria, und sie ist leider von meiner anderen fleischlichen Schwester, die sehr voll ist von Religion, beeinflusst worden mit den ganzen religiösen Sichtweisen und so weiter und ist dementsprechend nicht mehr in der Wahrheit. Und der Herr hat mich diese Woche gefragt, was ich tun würde, wenn ich hören würde, dass meine Mutter tot ist und sie beerdigt wird und ich überhaupt gar nicht informiert worden wäre. I'm depressed. I'm supposed to be dead. Und if they do it without me, how will I feel? I said I will say thank you, Daddy. Und üblicherweise ist es so, dass ich von meiner Mutter sozusagen die Erstgeborene bin und dementsprechend muss ich anwesend sein im Fleisch. Und eigentlich ist es sozusagen so üblich, und der Herr hat mich gefragt, was würdest du tun, wenn du davon erfahren würdest und du gar nicht eingeladen wärst. Und ich habe sofort zum Herrn gesagt, ich würde mich freuen. Ich wäre überhaupt gar nicht betrübt oder so, sondern ich würde mich einfach in dir erfreuen, weil der Herr selber sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ne? Und genauso sehe ich diese Situation, und deswegen würde mich die Situation auch gar nicht betrüben in dem Sinne, weil es früher in der natürlichen Welt so üblich ist, dass wenn du nicht eingeladen wirst zu irgendwas, sei es irgendeine Geburtstagsfeier, irgendeine Hochzeit irgendwo, dass du erstmal sauer bist, weil du dir denkst, okay, wieso wurde ich nicht eingeladen, ne? Wieso wurde ich außen vor gelassen, und dass dich das irgendwie bedrückt hat. Aber jetzt in Christus freut man sich sogar, dass man nicht eingeladen wird, weil man sowieso weiß, dass man sowieso absagen würde. Man würde sowieso Nein sagen, und man freut sich einfach, dass die Person einem dieses Nein sozusagen abgenommen hat, weil wir jetzt überhaupt gar nicht mehr eins mit diesen Leuten sind und überhaupt gar nicht mehr diese Feierlichkeiten mit diesen Menschen verbringen. Und genauso macht es mir auch wenig aus, wenn ich zum Beispiel bei solchen Dingen nicht mehr eingeladen werde. Ich freue mich sogar, dass ich nicht mehr absagen muss, sondern dass ich einfach von vornherein nicht mehr eingeladen werde. Und wir sehen das auch im Leben von Paulus, dass es bei ihm, wo wir gerade gelesen haben, bei 2. Timotheus, wir haben nicht ein einziges Mal gehört, dass es ihm irgendwie um seine fleischliche Familie oder fleischliche Angehörige oder so ging, sondern er hat sich nur mit Kindern Gottes assoziiert, seine wahre Familie. Er hat immer nur Kinder Gottes adressiert, ne? Timotheus, Titus, Paulus, das, Petrus, das waren seine wahren, das war seine wahre Familie, das waren die wahren Leute, mit denen er assoziiert hat, ne? Und mit denen er auch heute noch mit Christus immer noch zusammen ist. Die sind immer noch alle zusammen bei Christus, weil das halt die wahrhaftige Familie ist, die bis in die Ewigkeit währt. Und wann werden wir halt verstehen, dass das halt die wahrhaftige Familie ist und dass alles, was fleischlich ist, was alles irgendwie fleischlich basiert ist, dass wir ihnen klipp und klar einfach sagen müssen, dass die wahre Familie Kinder Gottes ist, Kinder Gottes sind. Ja. Ich darf noch okay. Et, j'ai pensé à ma mère charnelle qui a à peu près 90 ans ou peut-être un peu plus, qui que j'entends rarement parce que ma sœur qui est avec elle, qui s'occupe d'elle, est vraiment vraiment dans la religion et ouais, la garde pour elle parce que je lui avais dit que ma vraie famille sont les enfants de Dieu et ceux qui font la volonté de Dieu. Et l'Éternel m'a posé cette question: qu'est-ce que tu vas faire si ta mère Chanel meurt et ils enterrent ta mère sans t'informer, parce que normalement t'es l'aînée des enfants de ta mère, donc normalement charnellement tu dois être présente ou tu dois être informée. Et j'ai répondu que je vais me réjouir parce que Jésus-Christ lui-même a dit que les morts doivent enterrer leurs morts et qu'on a plus rien à voir avec ces personnes. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit que ouais, je vais me réjouir parce que il fut un temps dans le monde, si par exemple les gens fêtaient leur mariage ou leurs anniversaires ou quoi que ce soit, on voulait toujours être présent. Et si les gens ne nous invitaient pas, on était même fâchés, on était attristés. Mais aujourd'hui, je suis même reconnaissant parce que ces gens m'ont déjà pris la décision. Non, enfin, ils n'ont pas pris la décision parce que la décision va être déjà non. Mais comme ils ne vont pas nous inviter, on n'a plus besoin de dire non à ces personnes. Et parce que pour nous, ce qui compte est seulement Jésus-Christ. Et c'est ça que je souhaite pour vous tous. Je vais lancer la question. C'est la même chose avec Paul. Paul aussi, lui, il était seulement entouré des enfants de Dieu. Il avait pas, on ne peut pas voir dans la Bible où il est écrit qu'il était encore en contact, ou alors il en est encore un avec sa famille charnelle ou ses amis avant qui même le soutenaient peut-être à chasser les enfants de Dieu. Non, pour lui, il s'agissait seulement de son Père, donc de Jésus-Christ, et ses frères et sœurs en Jésus-Christ et rien d'autre. Et c'est ça qui doit nous combler, c'est ça qui doit être suffisant pour nous. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. I thank Jesus for Papa's natural family. In my heart, there's no one choosing Christ. Mm. It's all religion. But Papa's side, at least one is saying yes to Jesus. Amen. At least one. Ich danke den Herrn für die Familienseite meines Vaters oder beziehungsweise für eine Person meines Mannes, wow, beziehungsweise eine Familienperson aus der Familie meines Mannes, die sich für Christus entschieden hat. Mhm. Aus meiner fleischlichen Familienseite hat sich leider niemand für den wahrhaftigen Jesus Christus entschieden, aber ich bin dankbar, dass von der Seite meines Mannes sich zumindest eine Person dafür entschieden hat, den wahrhaftigen Jesus Christus nachzufolgen. Mhm. Et je remercie l'Éternel pour la famille charnelle de mon mari, parce qu'au moins là, il y a une personne qui a choisi de suivre réellement le, le seul vrai bon Dieu, de choisir Jésus-Christ. Malheureusement, dans ma famille, de mon côté, il n'y a personne qui a choisi Jésus-Christ. You know, until you start choosing Christ alone, until you start, you know, if you are still here, still there, you just think that everybody are God's children. Yeah, they are also saved. But yeah, it must not be the truth. Yeah. You know, you know, all this year we'll be everywhere. Mm. You understand me? Until, you know, when you start choosing Christ alone, then it is then you are there. It is then that you will see family. You know, if you are still here and there, you are still part of them. You are not out of them. And the Lord is not even your father then. He is your father, he said, until you are out of them. You know, 1 Corinthians. He said, get out of them so that I will become, that you will be my son. Until you are out of them. Because, you know, you are here, you are there, you think you are a son. No, you are not a son. You can be a disciple. I don't know. But a son is greater than a disciple. You understand me? To be a son, it's Christ alone. There is no alternative. There is no another way around. There is no, they go to church, they pray. There is nothing that. You know them by their fruit. What Christ called fruit? Are they chosen fruit? Are they hungry of the truth? No, through their decision, through their choice, through the church they are even going to, you can even see that. You know, when they speak, usually and they speak, if you know the truth, you will be able to know if they know the truth. But if you do not know, you are as blind as them. Then everything works together. They all flow together. Wenn du immer noch no wonder you cannot see anything wrong with them. Wenn du immer noch mit einem Bein hier bist und mit einem Bein noch dort bist, dann wirst du immer wieder diese Menschen auch als errettet sehen. Also du wirst niemals in der Lage sein, zu erkennen, dass diese Menschen nicht wahrhaftig in Christus sind und dem wahrhaftigen Christus nicht folgen. Du wirst immer Ausreden suchen und denken, ja, aber sie gehen doch zur Gemeinde, ja, aber sie beten doch immerhin. Und sie reden doch über Gott und Jesus. Und du wirst halt immer wieder sozusagen blind dafür sein, zu erkennen, dass diese Leute nicht in der Wahrheit agieren, dass diese Leute halt in Religion gefangen sind. Und erst wenn du dich wahrhaftig für Christus allein entschieden hast und wirklich nur Christus alleine siehst, dann wirst du erst in der Lage sein, zu erkennen, dass diese Menschen auch nicht in der Wahrheit wandeln. Und dann wirst du auch in der Lage sein, diesen Menschen die Wahrheit zu sagen. Und es geht darum, dass du dich wirklich komplett von ihnen absonderst. Du kannst nicht mit einem Bein hier sein und mit den anderen Beinen immer noch mit diesen Leuten Verkehr haben, weil der Herr selbst in seinem Wort gesagt hat, sondert euch ab, damit ich euer Vater werde. Das heißt, solange du immer noch mit diesen Menschen Verkehr hast und dich nicht abgesondert hast, ist der Herr noch nicht dein Vater, sondern du bist in seinen Augen immer noch ein Jünger, aber du bist noch kein Sohn. Damit du wirklich in dieser Sohnschaft agieren kannst und damit der Herr wahrhaftig dein Vater wird, musst du dich von diesen Leuten absondern, weil es nicht reicht, immer nur in der Gemeinde zu sein oder zu beten, sondern man muss den wahrhaftigen Jesus Christus annehmen und in der Wahrheit agieren. Und wenn du wahrhaftig in der Wahrheit bist, wirst du auch durch ihre Früchte erkennen, ob sie wahrhaftig Kinder Gottes sind oder nicht. Ihre Frucht wird dir zeigen, ob sie wirklich in der Wahrheit sind oder ob sie in der Religion sind oder die Art und Weise, wie sie sprechen. Du wirst erkennen, dass das, was sie sagen, die Worte, die sie aussprechen, dass es ganz anders ist als die Wahrheit, die du ja kennst. Und daran wirst du auch erkennen, ob diese Menschen wirklich in der Wahrheit sind oder nicht. Ja. Hey, Hey. Das ist alles gut. Ich bin gut raus. Tu dois, on doit être, on peut pas être tiède. Donc soit on est avec les deux pieds dans Jésus-Christ, ou alors on est avec les deux pieds dans le monde. Tu peux pas avoir un pied dans le monde et un pied Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, dans 1 Corinthiens, il nous a dit que tant qu'on est encore un avec, avec le monde, avec ces personnes-là, il ne peut pas être notre Père. Et c'est ça qu'on doit chercher, c'est ça qu'on doit. C'est, pour, c'est la raison pour laquelle on doit se séparer de ces personnes afin qu'on puisse avoir un Père et afin que ces personnes peuvent aussi être sauvées. Et ça compte. Et si tu n'es pas vraiment positionné, tu vas toujours être un avec ces personnes parce que tu vas être aussi aveuglé comme ces personnes. Tu vas jamais voir que ces personnes ne sont pas réellement sauvées. Donc ouais, tu vas aussi vivre inconsciemment dans la désobéissance. Ouais. Amen. Hein? Ouais, parce que il y a une différence entre être un fils de Dieu et être un disciple. Tu peux, parce que ouais, tu peux, si tu es dans la région peut-être, ou alors si tu te soumets pas totalement à Jésus-Christ, tu vas jamais être un fils. Tu peux peut-être être maximum un disciple, mais pas un fils. You know, somebody will say, oh, look at what I left for Jesus. My parents, my dad. What Jesus left for me is greater. Amen. What, you know, we cannot even compare it to what he left. I came here to save us. You cannot compare it. You know, when I'm saying it, people say, have you ever imagined what Jesus left? He left heaven. He came here to save me. And just living the flesh is something that is so great. And also, a disciple, to be a disciple is a job, and not a blood related. It's like a cleaner in a parliament. In a parliament, they make the law. That's why a cleaner, that does not mean you are one of them. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. You are just a cleaner there. You are working for something. The disciples, they were once disciples. But later, they were now sons. Mm, amen. For you to say that, okay, disciple is also good. They are in heaven now. Mm-hmm. They are not in heaven because they are disciples. Mm. They are in heaven because they are sons. Mm. And oft vergessen wir... I have not preached, but it's a message. Yes. Und oft vergessen wir, wie viel Jesus Christus hinter sich gelassen hat für uns, ne? Wie viel er aufgegeben hat, wie viel er hinter sich gelassen hat, um hier auf diese Erde zu kommen, ne? Für dich und was er alles hinter sich gelassen hat. Und für viele ist dann die fleischliche Familie oder Menschen, mit denen man sozusagen fleischlich, zu denen man fleischlich attached ist, dass man diese Leute dann verlässt, ist dann ein großes Problem, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus Christus hinter sich gelassen hat, um hierher zu kommen für dich, ne? Und es gibt einen Unterschied zwischen die Sohnschaft und die Jüngerschaft, ne? Also ein Jünger zu sein bedeutet einfach nur einen Jobtitel zu haben. Wenn du ein Jünger bist, hast du nicht diese Blutsverbindung mit dem Herrn, wie wenn du ein Sohn bist. Ne? Diese Sohnschaft ist diese Blutverbindung, die du hast mit dem Herrn. Aber als Jünger bist du einfach nur ein Angestellter sozusagen. Und man würde jetzt meinen, okay, die Jünger haben es aber auch am Ende des Tages in den Himmel geschafft. Aber kommt noch mehr. Und man würde jetzt denken, die Jünger haben es am Ende des Tages auch in den Himmel geschafft. Ne? Deswegen ist doch alles cool. Aber man vergisst oder man ist sich nicht klar, dass diese Jünger diesen Status der Jüngerschaft verlassen haben und in die Sohnschaft eingegangen sind. Und dann sind sie erst in den Himmelreich auch gekommen, weil sie hatten nämlich dieses Blutsverhältnis mit dem Herrn durch die Sohnschaft, in die sie eingegangen sind. Sie sind nicht Jünger geblieben, sondern sind in die Sohnschaft übergegangen. Amen. Et encore une fois, on peut voir qu'il y a une différence entre un fils et un disciple, parce que être un disciple est comme un titre, c'est comme un job que tu as à faire, mais quand tu es un fils, tu appartiens à Dieu, tu appartiens à la famille de Dieu, parce que vous avez maintenant une connexion à travers le sang. Et on ne doit pas oublier que juste parce que la raison pour laquelle les disciples sont dans le royaume des cieux aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils étaient les disciples, c'est parce qu'ils ont, ils ont changé de statut. Ils étaient plus seulement un employé de l'Éternel, mais ils sont devenus des fils de Dieu. Et c'est ça qu'on oublie souvent aujourd'hui. Was war der erste Part jetzt nochmal? Jesus hat viel mehr verlassen. Et on ne doit pas oublier que Jésus-Christ a beaucoup plus laissé. Because of what I said, I left. Ouais. Et souvent on se dit que on doit tout laisser derrière nous, donc on a laissé notre famille derrière nous ou quoi que ce soit. Mais c'est pas comparable à ce que Jésus-Christ a quitté pour nous. Il a quitté le royaume des cieux et est venu ici sur terre. Il s'est humilié pour toi afin que tu puisses devenir un fils de Dieu. Donc ce que Jésus-Christ va jamais nous dire à faire des choses que lui-même n'a pas fait. Et on peut pas comparer ce qu'il a laissé derrière lui à ce que nous on doit laisser derrière nous. Praise the Lord. Amen. Amen. It is only through the blood that I son. Amen. It's like this family, for example. Well, no, you know, durch das Blut gehörst du wirklich zur, also gehörst du wahrhaftig zur Familie von Christus. C'est seulement à travers le sang que tu appartiens vraiment à la famille de Jésus-Christ. It's like, you know, who come here to work? But it's not part of the family. Und es ist genau wie hier in dieser Gemeinde. Wir haben zum Beispiel unseren Handwerker hier, der immer hier zum Arbeiten kommt, aber er ist nicht Teil der Familie. Er ist zwar nah dran, aber er ist nicht Teil dieser Familie. C'est la même chose avec Ulf, le gars qui vient faire les travaux ici à la maison. Il vient travailler ici, mais il fait pas part de la famille. Il est tellement près de la vérité, mais il fait pas partie de la famille. Amen. Proche. So also, it's only true son. You are there. If not, as a disciple, you can never make heaven. I also preach it. Und genauso ist es halt auch mit der Sohnschaft in Christus. Ne? Als Jünger wirst du es niemals in das Himmelreich schaffen, ne? Weil dadurch, dass es auch nur ein Jobtitel ist, kannst du ja auch selber bestimmen, zu kündigen oder nicht. Ne? Du kannst ja den Job auch wechseln. Aber als Sohn bist du halt immer noch verbunden durch diese Blutschaft. Ne? Und deswegen kannst du nur durch diese Sohnschaft es auch bis zum Himmel schaffen und wirklich in diese königliche Familie von Christus auch eingehen. Et ouais, c'est vraiment encore une fois seulement à travers le sang que tu es réellement un fils de Dieu, que tu ferais vraiment partie de la famille. Parce que encore une fois, si tu as seulement le titre de disciple, tu peux aussi perdre ce titre. Tu peux aussi, comme c'est un travail, on peut dire, tu peux aussi changer de travail. Mais quand tu es un fils, tu appartiens réellement à la famille. Mais ça, c'est un message, un autre message que je vais prêcher bientôt. You know, as the blood is just through a little bit like a minute. You know, as a son, we are sons, we have the same blood. And that's why once anybody asks me, if I'm speaking, it's as if you are the one speaking. Because of the same blood. You can see the connection. Are you getting it? As a disciple is there, if you ask that disciple question, it will be different from our... Durch diese Sohnschaft haben wir alle dasselbe Blut, ne? Und deswegen ist es halt auch so, dass wir alle verbunden sind, ne? Wenn jemand zu mir spricht, dann spricht er auch gleichzeitig auch zu dir. Oder wenn er jemand dich adressiert, dann adressiert er auch mich. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Jünger herkommt und ein Jünger sozusagen Antwort gibt, dann wird seine Antwort ganz anders sein als die Antwort eines Sohnes, ne? Das, was uns verbindet, ist halt das Blut und die Wahrheit, die sich halt darin verbirgt. Et ce qui nous connecte ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc c'est la raison pour laquelle si quelqu'un me pose une question, ou alors si je dois répondre à quelqu'un, c'est comme si Félix ou Aqua est en train de répondre parce qu'on est, tous des fils de Dieu. Donc on a tous le même sang, on a tous la même vérité qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Mais si par exemple un disciple doit répondre pour nous, la réponse sera pas la même parce que il a pas la même pas la même maturité, mais il a pas le même sang, donc sa réponse va automatiquement pas être la même. Christ's blood is the truth, and the truth is Christ's blood. Amen. How we have his blood is through the truth. You understand me? Anyone asking you, you know, it's like DNA. If they check your DNA, Check your blood. They will see if your this woman is your mother or your father. Mm. So also through the truth, you will see if we are the same blood. Mm. Amen. Christus Blut ist die Wahrheit und die Wahrheit ist das Blut von Jesus Christus. Und genauso wie man bei einem DNA-Test feststellen kann, wer deine Eltern sind, so kann durch das Blut von Jesus Christus auch festgestellt werden, dass wir die Wahrheit haben, ne? Also die Wahrheit von Jesus Christus. Ouais. Et le sang de Jésus-Christ est la vérité, et la vérité de Jésus-Christ est aussi le sang de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle dans le monde, par exemple, si on fait un test d'ADN, on peut dire, ok, si cette personne est réellement ta mère ou ton père. Et ouais, c'est la même chose avec, avec nous, les enfants de Dieu. Si on a tous le même père, on a tous le même sang, donc on a tous la vérité. Donc ce que moi je dis, si ça... Si je prêche, si je parle la vérité, c'est la même chose aussi que mon frère en Jésus-Christ va aussi dire, parce que c'est la même identité, c'est le même sang. You know, parents and children, you know, they once they are doing something, they are similar. Mm. You say, you just see everything similar. You can just see that they are. You know, that's how the blood of Christ. Because of that blood, you understand me. They sound alike, they look alike, they smell alike, everything is alike. So also is the blood of Christ. If Tania is speaking, for example, sometimes she speaks to me a lot. I just see myself inside. Mm-hmm. I start see that Christ inside that. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. I must tell you of you are speaking. Even Felix or Susan, I just see my Christ, just say, Daddy. Daddy. If even I don't have any child on earth, I'm satisfied. Amen. I can see why Paul was satisfied. Mm. It's so interesting. Mm. Because that blood, you can see that blood. That blood is still existing. Mm. And that blood is the truth. Amen. Und man kann das gleichsetzen wie eine Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Wenn man das Kind und die Eltern sieht, dann sieht man, dass sie Ähnlichkeiten aufweisen. Ne? Dass sie vielleicht gleich agieren, dass sie sich irgendwie gleich verhalten. Und genauso ist es mit dem Blut von Jesus Christus. Ne? Dass, wenn wir dieses Blut, was die Wahrheit beinhaltet, in uns haben, dann werden wir auch gleich sprechen, dann werden wir auch gleich agieren, werden wir dieselben Sachen hassen, die Christus hasst, dieselben Sachen lieben, die Christus liebt und so weiter. Und ich sehe auch diesen Christus dann in euch, wenn ich euch beispielsweise sprechen höre, ne? Beispielsweise meine Tochter Tania oder meine Tochter Susi oder Felix, wenn ich euch sprechen höre, dann sehe ich mich selbst in euch und wundere mich und sage, ey Christus, das ist so krass, wie wir verbunden alle sind durch dieses Blut, durch diese Wahrheit und das Blut von Jesus Christus in jedem Einzelnen von uns drin ist. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum Paulus ihm das auch aufgereicht hat, ne? Dass er gesagt hat, ey, mir reicht das vollkommen, ne? Weil guck dir mal die Kinder Gottes an, mit denen ich abhänge. Die sind alle so krass, wir sind alle so krass verbunden durch das Blut von Jesus Christus und deswegen sind wir auch alle eins. Und deswegen kann ich das bei Paulus verstehen, weil ich das bei euch genauso sehe. Ja. C'est, tu vois aussi, tu le vois aussi dans le monde, par exemple, quand tu vois un enfant, quand tu peux voir les parents à travers un enfant, parce qu'ils ont le même comportement, ils réagissent de la même façon à certaines choses. Et c'est aussi la même chose avec nous ici. Quand par exemple, j'entends ma fille Tania, ou alors ma fille Susanna, ou alors Félix qui me parle, je peux aussi me voir moi-même en eux, parce que je vois la vérité en eux. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et à chaque fois que je vois ça, je suis comblé de joie et je suis aussi étonné de la grandeur de notre Père. Et c'est la raison pour laquelle aussi Paul pouvait dire qu'il est satisfait, qu'il est arrivé à la fin, qu'il a combattu le combat, parce que ses frères et sœurs autour de lui, ils pouvaient voir la vérité en eux, ils pouvaient voir la vérité qui est le sang de Jésus-Christ en eux se manifester dans leur vie. Amen. Amen. You know, we are traveling to Nigeria and this happened. Could have preached that of his blood so much. It's okay, we see. Praise the Lord. Hallelujah. You see the connection of the blood of Jesus. Mm. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So the next is, do we have any question or anything?